Erster dies ist die Botschaft, die der Prophet Jeremia Baruch, dem Sohn von Neria, gab, während Baruch im vierten Regierungsjahr von König Joachim die Worte Jeremias in ein Buch schrieb. Zweiter der Herr, der Gott von Israel, sagt Folgendes über dich, Baruch, weil du dich über dein schweres Schicksal beklagt hast. Dritter, du hast gesagt, dass du sehr unglücklich bist, weil der Herr deinen Schmerz noch vergrößert hat, so dass du vom Seufzen erschöpft bist und keinen Frieden findest. Vierter, Jeremia soll Baruch sagen, dass der Herr alles niederreißen wird, was er aufgebaut hat, und alles ausreißen wird, was er zuvor im ganzen Land gepflanzt hat. Fünfter, obwohl der Herr großes Unheil über alle Menschen bringt, fragst du nach besonderen Vorteilen für dich selbst, doch du solltest das nicht tun. Der Herr verspricht dir jedoch, dass du dein Leben retten wirst und überall sicher sein wirst, wohin du auch gehst.